Linksaft. Der Mensa-Podcast. Jo! Guten Abend. Guten Abend, liebe Mensa-Freunde. Schön, dass ihr dabei seid bei unserer Mensa-Podcast-Spezialfolge. Ein Rendezvous mit Felix und Felix. Guten Tag oder auch guten Abend. Ja, die besinnliche Zeit beginnt. Wir haben es uns ja auch schön gemütlich gemacht. Die Kerzen sind an. Wir sind nur zu zweit. Andi ist ausgeflogen. Die Kinder sind aus dem Haus. Wir machen uns halt gemütlich und ihr seid auch dabei, denn es gibt natürlich einiges zu besprechen. Ja, neuer Mensa-Modus, das ist quasi revolutionär. Das To-Go-Essen, was To-Go. Wir uns immer gewünscht haben, ist endlich Realität geworden und wir waren dabei. Ich hoffe, ihr auch. Ich war auf jeden Fall dabei. Ich war jeden Tag. Ich nicht jeden Tag, ich bin tatsächlich überrascht, aber ich habe auf jeden Fall was zu berichten. Okay. Lass uns doch mal mit Montag anfangen. Aber sollen wir erstmal vielleicht ganz allgemein über die To-Go-Situation reden? Ja, also ich finde sehr gut, dass es sehr viele Leute annehmen. Es ist sehr viel los. Es bilden sich teilweise Schlangen bis zum Tanzbrunnen. Aber auch, weil eine neue Einlassmethode es jetzt gibt. Ich weiß nicht, war das Mittwoch auch schon so, als du warst? Ja. Dass quasi die Leute vorne, wie wenn man in einen Club gehen will, wenn man vorne selektiert, das ist so das kleine Club-Erlebnis des Studenten, kann man sich da abholen. Komme ich rein, komme ich nicht rein, man weiß es nicht. Vielleicht muss man seinen Ausweis zeigen. Vielleicht muss man seinen Ausweis, peinlich dann natürlich. Wenn man seinen Studienausweis nicht dabei hat, weil da ist so ein großes Schild, nur für Angehörige der Universität Zutritt. Genau, das heißt, die Schlange staut sich jetzt eher außen, was natürlich Sinn ergibt irgendwie, dass nicht alle da drin rumstehen und die Luft verpesten. Und dann wird in Schüben reingelassen. Dann wird in Schüben reingelassen. Es ist natürlich ein bisschen abschreckend, weil ich bin teilweise wirklich schon hingekommen um 11:45 und du fährst vorbei und denkst so, fuck, was ist hier los? Echt? Das dauert eine Dreiviertelstunde, bis ich durch bin. Aber eigentlich geht es dann immer ganz schnell, weil drin bist dann eigentlich sofort oben und dann, das ist wie auch wieder das Club-Erlebnis, sobald du drin bist, Freiweg zur Bar. Genau, dann geht's richtig los. Dann ist die VIP-Area offen für dich. Und ich finde es auch, ich habe auch beobachtet, so über den Lauf der Woche, dass immer mehr Leute ihr Tupper mitbringen. Habe ich mir zumindest eingebildet. Also, ich habe tatsächlich viele mit diesen Boxen gesehen. Ich konnte nicht richtig identifizieren, was das für Material war. Es war so ein bisschen bräunlich, beigeig. Ich habe mir am Montag auch tatsächlich eine Box geholt aus auch Interesse. Investigativen. Journalistischen Gründen. Es ist Papier, aber das ist natürlich innen beschichtet. Also nicht ganz optimal. Okay. Wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig recycelbar. Von daher geil, dass sich viele Leute irgendwie die Tupper rausgelassen haben. Ich habe auch den Test gemacht und habe eine abartig große Tupper mal mitgebracht. Ich hatte vielleicht mal eine große Portion. Und ich habe auch tatsächlich eine dicke Portion bekommen, aber ich glaube, das war einfach nur Glück. Ich habe das am Freitag gemacht, als es die Cannelloni gab. Und da hat sie meine Cannelloni ein bisschen zerstört beim Reinmachen quasi. Also normalerweise willst du ja, dass die ganz bleiben. Aber sie hat jetzt ein bisschen verkackt und es war dann so alles ein Brei ein bisschen. Und dann hatte sie, glaube ich, Mitleid mit mir und hat gesagt, willst du das auch noch haben? Und ja, komm, mach alles drauf. Und es war dann, ich habe zweimal davon gegessen. Also es war Mittag und Abendessen. Ich bin beides Mal eigentlich okay satt geworden. Also es war schon eine dicke Portion. Das heißt, die Torpedos haben da gehalten, was sie versprechen. Die Torpedos haben... wurden abgefeuert und haben, Die zweimal ausgenockt, ja. Nee, also, ich finde es ziemlich geil, dieses To-Go-Konzept. Ich auch, ja. Draußen sind halt die Sitzgelegenheiten eingeschränkt. Ich sag mal, wenn es richtig kalt wird, dann willst du halt auch nicht auf so einem Stein vom KG4 sitzen. Das ist richtig, ja. Die Mensa, wie sie ist, auch keine Option. Es ist nass und feucht und matschig. Ja. Da wird es dann schon ein bisschen tricky. Auch nicht. Ja, ich meine, dadurch, dass ich halt sehr nah an der Mensa wohne, habe ich einen gewissen Vorteil, einen gewissen Heimvorteil, weil ich nehme es mir einfach mit nach Hause und es ist noch warm, wenn ich zu Hause ankomme. Ich muss nicht irgendwie noch in die Mikrowelle machen oder sowas. Das ist schon geil. Ja. Also ich war auch gar nicht in der Uni, ich war immer zu Hause und bin dann einfach von hier kurz in die Mensa, habe mir das Mittagessen geholt, habe es hier gegessen und perfekt. Genau. Wie fandest du das mit der Schlange? Also ich habe ja nicht damit gerechnet, dass es bei Essen Bei der Ausgabe meine ich. Also die Schlange führte zur Ausgabe, Essen 1, 2. Ja. Und ich habe mich erst kurz gewundert, dachte, ist das die praktischste Lösung? Und habe es dann aber natürlich so hingenommen. Aber die hätten natürlich auch sagen können, sie machen das eher so weiter nach draußen, weil Leute sind ja dann trotzdem drin. Ja, ich glaube, es ist halt für die einfach einfacher von den Abläufen her, weil dort halt die ganzen Ausgabedingen, die Küche ist direkt dahinter. Die Kassen, du musst auch eine Kasse haben. Stimmt, du musst eine Kasse haben. Da fängt es schon mal an. Du musst eine Kasse haben, wo du zahlen kannst. Das ist wahrscheinlich nicht so einfach, das alles dann an ein Fenster oder so zu buxieren. Und ich finde es so okay. Ich meine, es werden immer so 10 bis 15 Leute reingelassen, die holen sich dann ihr Essen und dann kommen die Nächsten. Und klar, manche Leute halten die Schlange irgendwie nicht so ganz ein mit dem Mindestabstand, aber im Großen und Ganzen, schon. Ein bisschen mehr Rücksicht. Vielleicht beobachtet. Vielleicht noch ausrufen, aber ich fand es schon okay so. Ja, okay, dann lass uns doch direkt mal in die Essen gehen. Zum Montag. Montag direkt, ein Superklassiker. War da die Hölle los, ist meine Frage. Nee, Montag war noch nicht die Hölle los. Also es musste sich, glaube ich, einfach noch ein bisschen etablieren über die Woche. Vielleicht musste sich noch rumsprechen. Ja, glaube auch, ja. Ein paar Instagram-Posts. Hashtag Menzel2Go. Genau. Und irgendwo draußen mit herbstlichem Hintergrund. Also ich war Montag kurz vor 12, normalerweise Rush Hour, und es war ein leichtes Schlänglein, aber das war jetzt nicht beeindruckend. Also da war jetzt noch nicht so viel los. Spaghetti Bolognese, beziehungsweise Soja Bolognese, natürlich top, wie immer. Da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Gutes Tupper-Essen, kein Problem, dass das irgendwie vermanscht in der Tupper. Macht sogar fast noch besser, weil die Soße noch ein bisschen in die Spaghetti einzieht. Hast du den Hartkäse genommen? Oder? Ich habe den Hartkäse genommen. Okay. Ich hatte keinen Parmesan zu Hause, um das zu Hause zu pimpen. Und er ist mir auch nicht negativ aufgefallen, also war okay. Der hat sich dann auch durch das, was im Tupper war, einfach... Genau, der verdünnisiert sich dann unter den Nudeln, dann schmeckt was. Hier ist noch ein bisschen salziger dann, aber sonst... Ja. Ja. Wie erwartet eigentlich, oder? Wie erwartet, genau. Also gut wie erwartet. Ja. Dann am Dienstag gab es die Falafel mit Mango-Curry-Dip und Couscous-Gemüsesalat. Habe ich den Mango-Curry-Dip weggelassen, weil ich den nicht geil finde. Ich wollte fast nicht gehen, aber dann habe ich gedacht, komm, ich gehe doch ohne diesen Curry-Dip. Und dann war es ein richtig leckeres Essen. Dann habe ich zu Hause mir noch ein bisschen Zitronensaft drüber geträufelt, um ein bisschen Freshness reinzukriegen. Und dann das ist legitim. War es ziemlich geil. Und die Falafel waren aber wieder mal rote Beete-Falafel. Oh. Ja. Nicht angeschrieben. Gut, dass Andi heute nicht dabei ist. Ja, ich finde die ja lecker, ja. Ich finde die auch lecker, aber es ist nicht deklariert, das kann man schon kritisieren. Das kann man tatsächlich kritisieren. Also es könnte auch, ich finde es hat auch was, wenn da rote Beete-Falafel steht, dann klingt es ein bisschen exotischer. Eigentlich macht es das Essen besser. Manche Leute mögen halt keine rote Beete, dann müssen die halt, Pech gehabt. Ich meine, wenn das so, vielleicht ist so eine Strategie, um auch mal sozusagen saisonales Gemüse an die Leute zu bringen, die das sonst nicht essen. Irgendwie unterzumischen. Ja, genau, so unterzumischen. Wie so eine Mutter, die irgendwie... Und dann sind da halt rote Beete-Stückle drin. Ja, vielleicht, ja. Ist aber, glaube ich, meiner Meinung nach keine gute Strategie. Schreckt eher ab. Schreckt eher ab, ja. Fuckt eher ab sogar. Die Leute werden sauer, wie man hier in dem Map im Podcast schon gehört hat, ja. Okay, und dann Mittwoch gab es Gemüse in Gnocchi-Pfanne mit Pink Sauce. Und Schafskäse. Und Schafskäse-Topping, ja. Und ein bisschen Minze war da dabei wieder. Echt? Ja, bei mir war Minze drauf. Oder Petersilie. Habe ich nicht gemerkt. Da war was Grünes oben drauf. Ja, okay. Ja, das war mein To-Go-Essen der Woche. Und, was sagst du? Ich fand es geschmacklich 1A. Ein Tick zu viel Sellerie. Also bei mir hat sich die Sellerie breit gemacht. Und dann war ich erstmal hin und weg, eigentlich von den Gnocchi und der Pink Sauce und der Schafskäse, das macht es schon aus, muss ich schon sagen. Der Schafskäse also kommt nochmal, bringt das Ganze auf ein anderes Level. Also wenn es nur Gemüse in Gnocchi-Pfanne mit Pink Sauce, das wäre schon schwierig. Und dann kommt dieser Schafskäse noch, der bringt... Der muss auf jeden Fall dazu. Ja. So eine salzsäuerliche Komponente mit rein. Es wurde auch diesmal nicht an der Soße gespart, hatte ich das Gefühl. Mehr als sonst, gefühlt. Weiß nicht, ob ich da vielleicht einfach... Vielleicht kommt es einem auch so vor, weil es sich halt dann ein bisschen vermischt in der Tupper. Aber ich habe auch eine große Tupper mitgenommen, weil ich gedacht habe, keine Ahnung, wie groß die jetzt Portion machen. Aber die hat einfach nur so... Die Standard. Ja, so eine Kelle. Aber ja, also die schöpfen ja immer mit Kellen aus und ja. Ich meine... Am Montag, kurz nochmal einschauen, am Montag hat der Chef übrigens persönlich ausgeschöpft. Echt? Ja. Next Level. Ich wollte gucken, wie es war. Ja. Als ich die Treppe hochging, gut, das ist anscheinend dieses Stichwort, habe ich ihn auch gesehen und hat ein bisschen so geguckt, wie die Lage aussieht. Er war sozusagen an der Front auch, direkt hinter der Frontlinie. Ja. Dachte so, ah, cool. Und ich war kurz davor, Halt zu sagen, aber ich war noch zu weit unten an der Treppe gestanden. Ah, dann ging er schon wieder Richtung Büro. Ja. Okay. Ich muss noch was dazu sagen. Und zwar fand ich meine Portion fast tendenziell einen Tick kleiner als sonst. Echt? Ja, also es war auf jeden Fall nicht mehr und es war irgendwie schnell weg. Okay. Und, also es hat mich so, vielleicht war das auch einfach, weil mein Tupper größer war als die Portion oder deutlich überdimensioniert war in dem Fall. Und deshalb sah das so mickrig aus. Das kann natürlich sein. Mickrig aus, ja. Und was mich überrascht hat, war, dass in dem Essen waren neue Zutaten drin. Und zwar waren bei mir Erbsen und Mais drin. Das ist sonst echt? Nicht drin. Ja. TK, Erbsen und Mais. TK, Erbsen. Wann warst du denn um wie viel Uhr? Ich war um 13:30. Ah, okay. Kann ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern, ob das also bei mir auch war. Also das ist mir direkt aufgefallen. Ich bin so ein bisschen gegessen, dann habe ich das Sellerie gesehen, dachte okay, gut, ja, das kennt man. Aber die TK-Erbsen und TK-Mais, also ganz bisschen. Könnte sein, könnte nicht sein, weiß ich okay. nicht mehr. Habe ich völlig verdrängt. Fand ich kein Upgrade. Ja, könnte ich dazu. Ich habe hingenommen, aber fand ich kein Upgrade. Und normalerweise nur Karottenstreifen, Selleriestreifen. Mehr ist eigentlich gar nicht dabei, oder? In der Gemüsepfanne von Gnocchis. Zwiebel, Knoblauch bestimmt. Ja, oder? Wahrscheinlich. Stimmt. Und dann so irgendwie Öl, hoffentlich Olivenöl. Ja, das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich kein Olivenöl, oder? Weiß ich nicht. Aber Olivenöl ist ja zum Anbraten auch gar nicht so gut. Olivenöl ist ja zum Anbraten auch gar nicht so gut, sagt man. Ja. Weil es ja den Geschmack völlig verliert, wenn es echt ist. Es kommt drauf an. Bis 180 Grad geht es, glaube ich, schon. Meinst du, wir machen da weniger? Ja, die werden wahrscheinlich schon Gnocchi davon nicht so hart anbraten, gell? Die sonst kleben die schnell. Und meine waren gar nicht angebraten. Nee, meine waren auch sehr wenig angebraten. Also nicht so, wie man das kennt. Nee, nicht so, wie man es kennt. Man hatte nicht so den Glücksmoment, wenn mal einer von 10 dann so geil kross war und geil ein krosses. Ja. Das hat ein bisschen gefehlt. Aber vielleicht haben die da auch einfach dann sozusagen die Maschinen nicht eingesetzt. Vielleicht haben die Maschinen nicht eingesetzt. In dem Fall die Pfanne. Ja. Ich habe ein bisschen Feedback von jemandem bekommen, mit dem ich essen war am Freitag. Und die hat gemeint, es könnte doch jetzt auch billiger werden, das Mensa-Essen eigentlich. Weil die Mensa muss ja quasi hat weniger Aufwand. Weißt du, was ich meine? Sie müssen nichts mehr spülen. Sie müssen, was war noch? Ja, aber es gibt keinen Salat mehr. Oftmals kostenlos dazu. In dem Fall jetzt, ja. Gibt keinen Salat mehr. Aber die haben ja deutlich weniger Mitarbeitende beschäftigt dann. Das ist richtig, ja. Und ich habe auch gesagt, sie müssen, was war mein Argument? Gut, habe ich vergessen. Ich glaube, dass das Essen jetzt gerade pro Essen im Verhältnis trotzdem teurer ist, als wenn die unter Volllast laufen. Ah, okay, ja. Weil sozusagen, wenn alle Maschinen voll ausgelastet sind, ja, holen die aus dem ganzen Personal das Maximum raus, aus der Mensa, und hauen Essen raus. Und jetzt ist sozusagen, glaube ich... Ah, genau, und die haben ja quasi immer noch die laufenden Kosten mit den ganzen Mitarbeitern, die aber jetzt gar nicht arbeiten können, weil gerade arbeiten irgendwie 4-5 Leute in der Küche, wenn man so reinguckt. Klar, die wechseln, aber die anderen müssen ja auch bezahlen, also wahrscheinlich Kurzarbeit dann irgendwie, aber ein bisschen was muss ja trotzdem wahrscheinlich zahlen. Und Strom ist ja für die ganzen, und ich meine... Ja, das Licht ist an. Ja, nee, ich finde auch nicht, dass es billiger werden müsste, also 2,95. Aber gut, wir Top-Preis. Feedback ist sehr gerne gesehen und das diskutieren wir auch gerne hier, wie wir dazu stehen. Und es ist nicht immer so, als würden wir Feedback abschmettern. Jo. Okay, dann Donnerstag gab es die sehr gute, die Überraschung der Woche, würde ich sagen, Thai-Reispfanne. Mit Erdnussdip, Tofu-Taler oder gebratenen Hähnchenstreifen. Ich habe die Tofu-Taler genommen. Wie waren die? Die waren geil. Wieder so mit so einem geilen Teigmantel angebraten. Was heißt geiler Teigmantel? Der so schön knusprig bisschen aus. Und mit Sesam war es letztes Mal. Nee, Sesam war keins dabei. Okay. Aber es war so ein bisschen, knusprig kann man vielleicht nicht sagen. Aber es war lecker, also es war, wie kann man es vergleichen? Kennst du die von Alnatura, die Typhoon-Tofu-Bratlinge? Ja. Ja, so ungefähr vom Geschmack. Oder okay. Von der Konsistenz und vom Geschmack. Okay, aber waren die in sich, war der Tofu in sich gewürzt? Ja, der war gewürzt. Also war der so eingelegt in irgendwas, oder? Ja, ich kann es ja gar nicht genau sagen, mit was der gewürzt war, aber... Aber war das ein Tofu Natur? Nee, es war, so es war auch nicht so ein harter, der war so ein bisschen kräuselig innen. Ah, okay. Weißt du, was okay. ich meine? Mhm. Also es war nicht so ein Block. Wie so ein Paprika irgendwie, mit irgendwie was drin. So. Ja, genau, also da war irgendwie ein bisschen was drin noch, es war sehr gut. Die Reispfanne war überraschenderweise lecker. Normalerweise ist Reispfanne schwierig in der Mensa. Klassisches Mensa-Essen, das schlechter wird, je länger man es isst. Finde ich. Diesmal sehr gut. Besser. Erdnuss-Tipp. Ich mag halt einfach dieses Erdnuss-Soßen-Zeug. Überraschung der Woche. Top-Essen. Ja. Wie war da deine Portionsgröße? Sehr gut. Hatte auch noch abends was übrig. Okay. Habe abends noch mal ein bisschen was gegessen. Da haben sie ja diese Woche es richtig gut mit dir gemacht. Also mir haben sie es wirklich gut gemacht. Ich meine, die Portionsgrößen waren wirklich immer abartig. Auch abartig viele Spaghetti. Hatte ich fast nicht geschafft. Ja. Und Thema abartige Portionen gehen wir direkt zu Freitag. Da gab es die Cannelloni. Da habe ich den Selbstversuch gemacht. Nee, habe ich das schon erzählt, dass ich eine riesige Tour mitgebracht habe? Nee. Nee. Vorher aber, oder? Ja. Naja. Da habe ich den Versuch gemacht, was passiert, wenn man die abartig größte Tuber mitbringt, die man zu Hause findet. Und habe tatsächlich eine richtig dicke Portion reinbekommen. Aber wie groß war die Tuber? Die Tuber? Kannst du das angeben in Maßen? Soll ich da, sagen wir mal, maßen? So 50 Zentimeter. Halber Meter auf halber Meter. Nee, ich sag mal, ach, ich bin so schlecht in irgendwie Maßen sagen. 20 Zentimeter lang und 10 Zentimeter breit okay. und... 15 cm also hoch. Also ungefähr so. Genau. So. Genau. Also okay. Ich sag mal, wenn man da jetzt Wasser reinfüllen würde, würden da wahrscheinlich 3 bis 4 Liter reingehen. Okay. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Okay. Wenn nicht sogar 5 Liter. Ich bin mir nicht sicher. Sowas in der Art. Und da hat mir die nette Mensafrau die Cannelloni reingepackt und hat sie aber währenddessen ein bisschen kaputt gemacht. Also optimalerweise kriegst du ja die Cannelloni wie die Torpedos eben nebeneinander gelagert. Aber sie hat es ein bisschen mit dem Schaber ein bisschen verkackt und dann war das so eher so ein Brei und sah ein bisschen unappetitlich aus und ich glaube, das tat ihr dann ein bisschen leid. Und dann hat sie gefragt, ob ich noch irgendwie mehr will. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann hat sie mir nochmal mehr drauf gemacht. Voll nett. Ja, war top. Auch geschmacklich, einwandfrei. War das auch so eine frühe Zeit, wieder 12? Das war auch eine frühe Zeit. Ich habe jetzt wieder, ich komme eher... Dreiviertel, 11.45 Uhr. Okay. Ja, um 12 kannst du wirklich nicht gehen. Echt? Alter, ist so voll. Krass. Wie gesagt, bis Schlange, also Freitag war die Schlange bis zum Brunnen hinten. Ja. Um 12.15 Uhr sind wir wieder rausgekommen. Aber es ist ja eigentlich ein Traum, dass es so gut läuft. Ja, es ist ein Traum, dass es so gut läuft, ja. Aber man muss halt auch sehen, es gibt nur ein Essen, das heißt, die Schlange teilt sich schon mal nicht auf. Schon deswegen wird die Schlange sehr lang ja, sein, einfach. Ja, stimmt. Also, aber trotzdem, ich meine, in der Stadt... Kannst du ja nicht so viel lernen, oder? Ich meine, man kann noch die Slots in der UB buchen, oder? Man kann noch in die UB. Aber das sind ja nicht viele Plätze. Und das sind nicht so super viele Plätze, nee. Jeder im Umkreis von 300 Meter zur Mensa. Nee, also... Und dann muss man noch draußen essen und man muss noch einen Tupper mitnehmen von zu Hause. Aber muss nicht. Muss aber nicht, aber kann man, ja. Ja, ich finde es auch gut, dass es läuft. Ja. Definitiv. Ich habe mich erinnerlich auch sehr gefreut, als ich hergefahren bin und gesehen habe, dass die Leute draußen rumsaßen ja. und gegessen haben. Da dachte ich, oh, ja. das wird angenommen, schön, freut mich, ja. ja. Arbeit. Arbeit, Arbeit. Okay, dann lass uns doch mal in die nächste Woche schauen. Da sieht es nämlich ganz schlecht aus, finde ich. Ganz, warum? Ganz schlecht. Warum? Ganz, sag ganz, warum. Ganz, ganz schlecht. Also, Montag, Dienstag gibt es direkt schon mal zweimal Bauernspätzle zum Beilage und ich mag ja keine Spätzle, das heißt, ich kann schon mal 2 Tage nicht gehen. Könnt ihr die Bauernspätzle weglassen? Ja, und dann Linsengemüse Schwäbisch mit Wienerle oder Thomaswürstchen. Wienerle esse ich ja auch nicht und das Tofuwürstchen ist ja auch katastrophal. Das ist dieses lumpige Ding da. Aber mit Senf ist es geil. Diese erektile Dysfunktion des Tofuwürstchen. Nee, das, darum kann ich nicht gehen. Was sagst du zum Linsengemüse Schwäbisch? Ich bin Fan. Ich bin nicht der größte Fan von dem Tofuwürstchen. Ich habe mal schon zum Wienerle gegriffen. Das ist halt schon... Bisschen knackiger, das Tofuwürstchen ist okay, finde ich. Echt? Für mich ist die zentrale Komponente hier einfach Senf. Wenn man das mit Senf aufpeppt, dann schmecken beide ja. Würstchen mit Drittel besser. Ja. Das und passt das, da einfach richtig das gut. Das kannst du zu Hause dann machen, beziehungsweise, na gut, musst du dann eine Senftube ja. mitbringen. Ja, ich habe ja schon überlegt, ob, also ich meine, so für die Leute, die nicht direkt heimfahren können, was könnte man für Tipps geben? Und ich dachte so, ein Tipp wäre, ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um damit anzufangen, so ein paar Dips und Soßen dabei zu haben. Jetzt. Ich meine, wenn man eh ein großes Tupper mitnimmt, dann kann man auch irgendwie zwei, drei kleine mitnehmen, mit Senf, Ketchup und Mayo zum Beispiel. Ja gut, aber das muss ich wegtubern. Da nimmst du die ganze Senfflasche mit. Oder die ganze Ketchupflasche. Ja, das ist halt Gewicht, das, was du in deinem Fahrradrucksack hast. Ja, gut, aber was wiegt so ein Senf? So eine Senftube. Nee, 100 Gramm. Nee, so, okay, so eine Senftube nicht, aber zum Beispiel so ein Ketchup-Ding. Dann musst du so ein Probier-Ketchup-Ding kaufen. So ein Eimer. So ein Probiererle. Ja. Finde ich eigentlich gut, weil dann könnte man, ich meine, oder Zitronensaft. So ein kleines Dösle mit Zitronensaft. Genau, es gibt ja dieser Fake-Zitronensaft in so einer. Plastik-Zitronen. Ja. Das ist doch nicht so geil, so aber traurig. So Zitronade oder was? Ja, ich würde mir schon so ein Flash. Das ist schon eine richtige. Ah ja, gut, aber das ist manchmal schwierig zu dosieren, weil das ist so eine große Öffnung meistens. Ja, da gibt es so Pfropfen, die man so reinmachen kann, gibt's. Wo du dann das besser dosieren kannst. Ja. Von welcher Marke ist das? Tupac. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal so einen kleinen Mini-Pfropfen bei irgendeiner Flasche aufgehoben und den mache ich immer wieder rein. Ja, ja, das ist schlau. Weil es ist echt Gold wert. Das ist schlau. Okay, dann Tipp Nummer 2, ich schließe mich direkt an. Nehmt euch so ein, vielleicht so ein Sitzkissen mit, wie Leute immer ins Stadion manchmal mitnehmen. Mit so einem Isolierding. Genau, so ein Isoliersitzkissen. So, da kann man nämlich schön auch noch winters vors KG1 zu den Philosophen sitzen oder beim KG4 an diese Rondells. Gut. Apropos KG1 Philosophen, ich habe die Dreharbeiten zur zweiten Staffel bei Biohackers gesehen. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe gehört, wo die gedreht haben. Ich bin die direkt, haben wohl am KG4 nochmal. Ich bin direkt durchgelatscht. Also nicht als gefilmt wurde, aber als gerade Pause war. Die haben wieder da bei den Philosophen KG1 Eingang gedreht und ich musste da rein. Und ja. Wir sind gespannt weiterzugehen. Oder halt auch nicht. Oder halt auch nicht. Hey. Wir haben es ja schon besprochen. Tipp 3, oh, jetzt nimm dein eigenes Besteck mit. Ja. Ich habe den Tipp gleich intuitiv umgesetzt, warum auch immer. Aber die würden dir so ein Plastikbesteck geben und das kann natürlich abbrechen. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn du draußen irgendwo sitzt mit deinem Sitzkissen und dein Ketchup, Senf, Mayo, Chilisauce und dann bricht dir dein Besteck ab. Dann steckt plötzlich so ein Plastikstift in deinem Wienerle drin. Das will man nicht. Das will man nicht. Oder so Splitter sind in deinem Essen, dann musst du die so rauspulen. Nee, nee. Und dann hast du keine Serviette, auch das ist ganz übel. Lieber Besteck mit selber mitbringen. So ist es. Was ich auch noch... du hattest diese Box nicht. Oder du hattest diese Box noch nicht gesehen. Die Mitnehmen-Box. Nee. Weil das ist schon, ich sag mal, man muss vielleicht ein, zwei Semester irgendein Ingenieurswesen studiert haben, um die richtig zuzumachen. Okay. Das ist nicht ganz einfach, also dieses System zu verstehen, weil das hat noch so einen Haltegriff. Ah, ja. Aber das zu verstehen, wie man die richtig zumacht, ich selber bin gescheitert und ich habe auch viele Leute scheitern sehen an dieser Box. Und dann, wie geht denn das jetzt zu richtig? Und am Ende scheiß halt drauf und trägst halt auch auf der Hand rum. Aber ich dachte, die machen das zu, wenn die sie das Essen geben. Die geben es dir offen. Die geben es dir offen, ja. Lassen die dich ohne Anleitung. Genau, ins Freie raus. Ja. Das ist natürlich schwierig, sage ich mal, an der Mensa-Rempertstraße, wo jetzt eher geisteswissenschaftliche Leute sind, die vielleicht handwerklich nicht so begabt sind. Hashtag Klischee. Hashtag aber Klischee. Die ganzen Institutsmenschen kommen vielleicht auch. Vielleicht. Aber wenn man das Klischee hat sich auch bestellt. Wie gesagt, ich bin gescheitert. Ja. Ich habe eigentlich jeden Tag jemanden gesehen, der irgendwie diese Box angeguckt hat und gedacht hat, okay, wie mache ich das jetzt richtig zu? Aber gut, so ist es halt. Vielleicht brauchen wir da ein bisschen Übung. Anleitung. Ich glaube, es ist einfach eine Übungssache. Erinnerung bringt euer eigenes Tupper mit, da wisst ihr, wie es auf und zu geht. Genau, das ist vielleicht auch extra schwierig gemacht. Damit man sich ein bisschen drüber aufregt und dann ich nehme selber was mit. Genau. Ja. Jutti, am Dienstag haben wir das leckere Rindergulasch. Ungarische Art mit oder Sojagulasch. Das gab's das schon mal oder ist das neu? Das Sojagulasch? Ja klar, man kennt das Rindergulasch, aber die vegane Alternative. Sojagulasch habe ich noch nicht gegessen. Habe ich auch nicht gegessen. Werde ich leider auch nicht essen, weil es gibt wieder mal Bauernspätzle dazu. Ich habe das, was Freitag gibt, das gab es, war neulich mal neu. Die Sojabällchen anstatt das Schettpula. Ah ja, okay. Okay, wirst du dir da was holen oder siehst du dich da eher nicht? Es kommt drauf an, das muss ich wohl spontan machen. So wie es auf dem Plan steht, spricht es mich jetzt nicht direkt an. Sojagulasch, Bauernspätzle und die ungarische Art. Wahrscheinlich ein bisschen Paprika noch dabei. Das kann halt ein Top oder halt auch ein Flop sein. Und das ist ja die Frage, ist mir das Risiko wert? Also ich finde das Rindergulasch auf jeden Fall lecker. Wenn ich in der Stadt bin, mache ich's. Ja, wenn nicht, dann bleibe ich vielleicht auch fern. Was da halt eigentlich dazu muss, sind halt Wellenbandnudeln. Man kann es nicht anders sagen. Da haben die Bauern speziell nichts verloren. Da müssen die Wellenbanden nudeln. Ich schreibe es mir hier mal dazu. Weil ich das nicht ertrage, dass da Bauern speziell. Ich bin auch großer Fan von den Wellenbanden. Da, das ist klassische Wellenbandnudeln essen. Vielleicht haben die einen Betrieb eingestellt oder so. Vielleicht, ja. Na schlecht. Aber ja, das ist schon. Die gab es schon lange nicht mehr, die Wellenbandnudeln. Sage ich jetzt einfach mal so. Ohne dass wir irgendeinen empirischen Beweis dafür hätten. Aber mal angeschaut haben. Ich meine, wir können ins Archiv schauen, aber nee. Das dauert. Wir sind ja noch analog unterwegs. Wir sind noch analog im Archiv, da ist nichts digital. Dann lass uns doch auf Mittwoch gehen. Kartoffelspinatauflauf mit Schafskäse und buntes Pfannengemüse. Ja, ich habe den gut in Erinnerung, kann aber nicht genau sagen, ob das das Essen ist oder ob das ein anderer Kartoffelauflauf war. Ich glaube, der kommt auf jeden Fall mächtig ums Eck. Kommt auf jeden Fall mächtig ums Eck. So von der Art. Ja. Das ich glaube, da könnte man auch Glück haben, dass man eine dicke Portion kriegt. Genau, ja. Das ist auch ein Block, auf jeden Fall. Ja. Der kommt auch Block. Was ich da manchmal vermisse, ist so ein bisschen die Würze tatsächlich. Ja, gerade Spinat finde ich schwierig. Ja, und dann Spinat ist leicht unterwürzt oft. Ja. Und die Kartoffeln ziehen auch mal viel Salz. Ja. Beides schwierig. Also ich finde gerade Spinat, also denke ich oft so, Spinat zieht schon richtig Würze teilweise. Da kann richtig was ran. Also mein persönlicher Tipp an der Stelle wäre, wenn ihr wirklich mit der Idee spielt, Soßen oder Dips mitzunehmen, nehmt euch eine mexikanische Salsa mit. So eine Chili-Soße. Für das? Ja. Für den Kartoffelspinatauflauf. Mein persönlich konkreter Tipp wäre Salsa Valentina. Das ist so eine leckere Salsa. Die ist aber nicht stückig, wie man die Salsa aus der Mensa kennt, sondern die ist püriert, ja. Passiert. Und die kann man so drüber tropfen. Die ist schon scharf, aber es geht. Also pikant. Heißt auch Salsa Picante. Und die würde ich da sehr empfehlen. Ich glaube, die toppt das Essen, die werde das wohl auch. Wenn ich selber einen Spinatauflauf oder so einen Kartoffelauflauf mache, dann mache ich das immer drauf, weil es einfach nochmal diese letzte Würze gibt. Ich verstehe. Ja, ich glaube, das könnte das einzigste Essen diese Woche sein, das ich mir vielleicht hole. Ist zwar auch ein bisschen Risiko verbunden, aber ich glaube, das mache ich. Das kotze ich mir mal an. Da bin ich dabei. Gut. Schlecht sieht es dann wieder am Donnerstag aus. Schupfnudel, Gemüsepfanne, Rahmsoße und ein Regio-Apfel. Auf Schupfnudeln gehört einfach keine Rahmsoße. Da muss ein Sauerkraut her, ohne Soße. Das Sauerkraut muss saftig sein, mit einem Apfel gekocht. Ja, gut, ja. Schwäbisch, gut, lecker. Das wird es bestimmt noch geben, die Schupfnudeln mit Sauerkraut und der Soße. Gibt's aber dann auch immer die Rahmsoße dazu, was ich ja auch nicht mag. Aber das ist keine Rahmsoße, das ist die braune Soße. Das ist die braune Soße, ja. Stimmt. Aber interessant ist hier, dass das Viereck im Plan steht, sozusagen vegan. Stimmt, vegan, ja. Das heißt, vegane Rahmsoße, das wäre mal... Interessant, ja. Das wäre mal ein Versuch, die mal zu probieren, wie die Mensa die macht. Das habe ich auch schon probiert, das ist nicht so ganz einfach. Nee, weil vegane Rahmsoße. Weil man einfach einen guten Geschmack hat oder Geschmack abgibt auch. Für so eine Bechamel, für so eine Rahmsoße. Was ist dein Lieblingsmilchersatz dann? Ich würde da was nehmen, was relativ neutral schmeckt. Mhm. Ich glaube, ich tendiere da dann schon eher so zu Sojamilch oder so extra dann Sojasahne, die so ein bisschen dickflüssiger ist. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man ein bisschen auf den Eiweißanteil schaut. Und den Fettgehalt. Ja. Weil manchmal hat so normale Sojamilch hat manchmal kaum Eiweiß. Und Milch hat ja schon, sag ich mal, 3 Gramm Eiweiß oder so pro 100 Milliliter. Und ich glaube, es macht viel aus von der Konsistenz einfach. Mhm. Was dann auch ins Essen ein bisschen übergeht. Und natürlich für die Pumpe, die Proteine. Ja, auf jeden der Fall. Der Bizeps muss wachsen. Genau. Nicht. Mit den Schupfnudeln. Yo, dann gibt es noch den Freitag. Da ist auch wieder... große schwedische Wochen angesagt. Oh, ich gehe vielleicht zu Ikea sogar Donnerstag oder Freitag. Kannst du dort das Schöttbullar danach dort, oder davor? Ja, doppelt Schöttbullar, wie spricht man es aus? Ich glaube Schött. Schöttbullar. Oder Sojabällchen mit Cranberry-Soße, Risolé-Kartoffeln und Brokkoli-Gemüse. Ganz schön viel. Das ist ein schwieriges Tupper-Essen, glaube ich. Ja. Weil du willst nicht... dass die Cranberry-Soße sich mit dem Brokkoli-Gemüse vermischt. Ja. Das will ich wirklich nicht. Das will ich nicht. Aber wie verhinderst du das? Das ist quasi unmöglich. Tupper mit... Zwei Tupper. Compartements. Oder zwei Tupper. Also das ist ein schwieriges, ja. Tupper. Also ich sag mal, die ganze Woche geht Tupper-mäßig. Klar. Ja. Aber Freitag ist ein schwieriges Tupper-Essen. Das darf sich nicht vermanschen. Das will ich einzeln haben. Stichwort Tupper. Ist mir gerade noch eingefallen bei meinem Erlebnis, dass die so unkompliziert einfach das gemacht haben. Hier Tablett hingestreckt, ich stelle mein Tupper hin, ja. Die nehmen das Tablett, zack, Essen rein und dann nehme ich das einfach wieder vom Tablett. Ja, die fassen dein eigenes Tupper nicht an. Ja, aber ich erinnere mich an, ich weiß nicht wann das war, vor ein paar Jahren oder so, oder wahrscheinlich immer noch, diese Diskussion bei Supermärkten über an der Fleisch- oder Fischtheke, Behältnisse mitzubringen, wo die das reinmachen. Das damit man diesen Müll spart. Weil es ist ja immer in 15 Folien und dann ist noch Papier drumherum. Und es heißt ja immer, aus hygienischen Gründen ginge das nicht. Aber das müsste ja die Mensa dann auch sagen, aus hygienischen Gründen geht das nicht. Und es war unkompliziert. Die haben ja nicht geguckt, ob ich es richtig gespült habe oder so. Ich glaube, das ist overrated. Das also ist nachdem ich das overrated. Jetzt gesehen habe, dachte ich so, easy. Ich stelle es drauf, die meinen es rein. Ja, das ist absolut overrated. Ich weiß auch nicht, warum das da so ein Problem war damals. Keine Ahnung. Ist sie immer noch. Vielleicht hat sich ja durchgesetzt. Hat die Plastikindustrie da Lobbyarbeit betrieben? Wahrscheinlich, ja. Oder die Erdölindustrie, weil Plastik ja bekanntlicherweise aus Erdöl besteht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber man kann mutmaßen. Man kann mutmaßen. Man kann es auch lassen. Und bevor wir hier irgendwelche Verschwörungstheorien begründen... Würde ich sagen, sind wir durch für heute, oder? Oder hast du noch etwas anzumerken, ein Gedicht vorzutragen? Nee, wir können vielleicht sagen, dass wir Zuwachs bekommen haben, oder? In haben unserer Hörerinnschaft. Wir Zuwachs bekommen? Oder? Ach so. Ja, ich meine, es ist Herbst und manchmal sind die Tage auch trüb und neblig, vor allem in Freiburg. Und man sieht nicht mal den Münsterturm. Ja. Nichts Besseres als den Mensa-Podcast sich reinzuziehen. Richtig. Und das hat sich natürlich auch auf unsere Hörerinnenzahl ausgewirkt. Stimmt. Und die ist gestiegen. Vielen Dank. Wir haben ein bisschen einen leichten Anstieg. Da haben wir lange eine Flaute. Das freut uns natürlich. Das ist gut, weil ihr seid jetzt zur richtigen Zeit eingestiegen, weil es geht Richtung Ende zu. Das heißt, wir werden nochmal ein großes Feuerwerk abschießen. Ja. Wir haben letzte Woche schon was sozusagen ein spontanes Projekt installiert. Also falls ihr mal irgendwie... Okay. Ja, das Mensa-Feeling vergesst oder vermisst, dann gibt's auf YouTube den Relax Chill Mensa-Sound. Genau. Findet man, wenn man Mensa-Rempertstraße, glaube ich, bei YouTube... Ich mache den Link nochmal in die Beschreibung. In den Shownotes. In den Shownotes, genau. Ich wollte gerade sagen, wie heißt es nochmal genau, in den Shownotes? So macht man das, ja, genau. Und das kann man aber auch sich mal reinziehen, wenn man so irgendwie ein bisschen nostalgisch unterwegs ist und einfach ein bisschen chillen möchte. Ja. Oder zum Lernen auch, bietet sich auch an. Ja. Zum Duschen. Zum Duschen, ja. Das ist alles auch im Hintergrund, das ist richtig angenehm, da kommt man richtig runter. Ja. Da braucht man keine anderen Substanzen zu sich nehmen. Okay. Okay, okay. Dann würde ich sagen, wir wünschen euch eine schöne Woche. Ja. Macht's gut und viel Spaß beim Tuppern. Wir sehen uns bald wieder, nämlich nächste Woche Sonntag. Ciao. Ciao.